Labrador-Sonett. Man muss den schwarzen Hund auch lieben, wenn er stinkt. Wenn er sich wälzt in Mist und Kot und einer toten Ratte, die sommertags ein Trecker überfahren hatte. Lieb ihn, wenn er geduscht, tropfnass aufs Sofa springt. Man muss den schweren Hund auch lieben, wenn er hart, wenn Staubsauger und Waschmaschine dran verrecken. Wenn alle Wohntextilien voll schwarzer Härchen stecken, muss man ihn lieben, denn man ist ums Haar verpaart. Man darf dafür in schwarze Mandelaugen schmachten, auch wenn nicht schmachtet, wer sich früh um sechs erhebt und mit dem Tier präsiert dem Wald zustrebt. Man darf die sturste, unbeirrte Treue pachten, die stundenlang vor deiner zugesperrten Tür ausharrt und liebt, wo du dich hast. Sogar dafür.